So recht beglückter Weichselstrom, dein Schluss ist lobenswert, wenn deine Treue stets mit meinen Wünschen stimmt, an meine Liebe denkt, da mir es jetzt den König wieder nimmt. Geborgt ist nicht geschenkt, du hast den gütigsten August von mir begehrt, in es holde Mienen das Bild des großen Vaters weisen, den hab ich dir geliehen, verehren und bewundern sollst du ihn, nicht gar aus meinen Schoß und Armen reißen. Die schwöre ich, o Herr, bei deines Vaters Asche, bei deinen Siegs- und Ehrenpannen. Wie sollen meine Wasser sich noch mit dem reichen Ganges mischen und ihren Ursprung nicht mehr wissen? Wie soll der Malabar an meinen Ufern fischen, die ich will, kann zum Paar dich teuer sein.